Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leben eines interdialektischen Aushilfsjedis. Folge 51. Wie bereits gesagt, in Folge 50 werde ich, habe ich eine kleine Überraschung. Und zwar, der Aushilfsjedi fährt Berlin. Ich fahre nach Berlin. Yep, der Aushilfsjedi, der fährt nach Berlin. Entsprechend wird es aus Berlin. Ich werde mein H1 mitnehmen, mein kleines Zoom, und werde mal versuchen, dort abends im Hotelzimmer zumindest einen Podcast vom Tag aufnehmen. Wahrscheinlich werde ich total spannendes Zeugs erzählen, von meinen Eindrücken vom Reichstag, vom Brandenburger Tor, so alles, was man als Touri eben in Berlin so sieht, denn genau das werde ich dort machen. Ich werde mich als Touri einfach so an Grillwalker ranwanzen und mir eine blöde Currywurst andrehen lassen, falls die überhaupt sowas machen. Ich glaube nicht. Werde mir dort natürlich die ganzen Sehenswürdigkeiten anschauen. Werde vielleicht nach Potsdam rausfahren, mir dort Babelsberg anschauen. Werde den Tierpark anschauen. Alles, was es so in Berlin eben zu sehen gibt, das Wedding und Kreuzberg und was weiß ich. Also ich werde da irgendwie durch die Gegend furzen und so, oh, Berlin eben. Was man so als Schwabe in Berlin macht, wenn man nicht Häuser kauft. Und damit zum zweiten Thema dieses Podcasts. Ich bin ja hier aus Stuttgart. Und ich wurde gefragt, ob ich mal eine Folge meines Podcasts auf Schwäbisch machen kann. Und ja, heiliges Blechle, das kann ich natürlich machen, also das ist schon das Schlimme. Tatsächlich ist es so, ich spreche gar nicht das klassische Schwäbisch, was man sich vorstellt, wenn man an Schwäbisch denkt. Weil ich bin Stuttgarter, also ein Sturgarter. Und da ist es so, wir sprechen gar nicht so das breite Schwäbisch, dass man zum Beispiel auf der Schwäbischen Alb spricht. Und wir sprechen auch nicht das Schwäbisch, dass man so Richtung Augsburg schwätzt, und auch nicht so das Schwäbisch, dass man so im Nordschwäbischen so Richtung Heilbronn da oben schwätzt, und entsprechend auch nicht das Schwäbisch, was man so in der Bauergegend da hande um Stuttgart rum schwätzt. Das ist nämlich genau das Problem. Wir haben eigentlich gar kein einheitliches Schwäbisch, wie übrigens auch die Sachsen kein einheitliches Sächsisch haben. Da empfehle ich einfach mal einen Besuch in Leipzig, in Halle, in Dresden und in Chemnitz. Und man hat da unterschiedlichste Sächsisch und viel Spaß. Entsprechend ist es auch mit dem Schwäbische, weil mir Stuttgarter, mir schwätzt eigentlich honoratiore Schwäbisch, also ein Städterschwäbisch, was draußen auf die Filtre in Waiblinge, in Esslinge und in Lombeburg, also Ludwigsburg, für die Nettneig schmeckte und Auswärtige. Was man da nicht schwätzt, dementsprechend ist es gar nicht so einfach für mich, jetzt einen schwäbischen Podcast aufzunehmen, denn jeder da hat der Verstande dat, weil, ja, Schwäbisch ist nicht Schwäbisch. Und so habe ich es jetzt auch bei einer kleinen Aufnahme, die ich machen durfte, auf Schwäbisch versucht, tatsächlich auf Schwäbisch, aber ich warte da nur auf die Kritik darüber, dass das, was ich da rede, definitiv kein Schwäbisch sein soll, sondern alles andere. Und dementsprechend, liebe Heilbronner, liebe Überlinger, glaube ich, Überlingen liegt auch da unten am Bodensee. Also allein wenn man das Überlinger Schwäbisch da unten, also das Bodensee Schwäbisch, was so zwischen den Badenser aufgewachsen ist, hört, das ist tatsächlich ein ganz, ganz anderes Schwäbisch. Und so auch Richtung Ulmdom, da ist auch ein ganz anderes Schwäbisch. Und auch nicht verwechseln darf man tatsächlich das Badische, das auch an manchen Stellen tatsächlich ganz nahe Anleihen am Schwäbischen hat, aber ein ganz anderes Sing-Sang hat. Also ein Badisch, das Ajo, Kum, Schrum, kann ich mal gucken? Und Ajo, komm Schrum, kann ich mal gucken? Gell? Also, so ein Häuslebauer muss schon kennen. Das ist halt ein komplett anderes, ein ganz anderes Sing-Sang in der Sprache, und dementsprechend Schwäbisch als Podcast-Sprache nicht so wirklich geeignet. Vor allem nicht als einheitliche Podcast-Sprache. Ich hoffe, ich habe meiner Pflicht Genüge getan, zumindest so ein bisschen Schwäbisch einfließen zu lassen. Und bedanke mich an dieser Stelle einfach mal für die Aufmerksamkeit. Ich würde mich tatsächlich freuen über Rezensionen auf iTunes, Feedback zu meinen Folgen und wünsche jetzt einen schönen Morgen, Mittag, Abend, wann ihr das hört. In diesem Sinne, tschüss.